U-Bahn-Kontrolleure? Alles Vampire. Wer sonst verbringt seine Tage da unten im Finstern, das frage ich sie. Die Fahrer? Die Fahrer auch, aber sicher. Das sind solche, die sie gebissen haben, verstehen Sie? Um sie zu versklaven, natürlich. Glauben Sie, von denen geht einer jemals wieder nach Hause zu Frau und Kindern? Schichtwechsel? Haben Sie eine Ahnung? Tage und Jahre, Ewigkeiten. Die fahren auch gar nicht selber, das geht alles automatisch von den Vampiren gesteuert. Die sitzen nur da, genauso ferngesteuert wie ihre Wagen, alles Hypnose. Ich sag Ihnen, einmal wäre ich denen schon in die Hände gefallen, den Schwarzen. Fahrscheinkontrolle? Da lach ich. Dem, den Sie wollen, dem stehlen Sie vorher die Fahrkarte aus der Tasche. Dann stecken Sie sich Ihre Marke an und grinsen sich eins, während du deine Taschen durchsuchst und dann mitkommen. Und auf Nimmerwiedersehen. Friedhof der Namenlosen im U-Bahn-Schacht. Ich habe ihn gesehen, den Friedhof. Ich bin abgesprungen während der Fahrt. Das geht schon, wenn man weiß wie. Und hinein ins Dunkle auf den Schienen und an die Wand gedrückt vor den Zügen und immer weiter. Wenn Sie wüssten, was ich da gesehen habe im Finstern. Ich habe Eulenaugen. Glauben Sie mir.